Der Grund? Wahrscheinlich Düngemitteleintrag ins Meer durch benachbarte Plantagen, vor allem Zuckerrohrfarmen. Die jungen Seesterne ernähren sich von Plankton, das eigentlich so begrenzt vorhanden ist, dass keine Überpopulation entsteht. Durch den Dünger vermehrt sich das Phytoplankton jedoch sehr stark und mit ihm der Bestand der Seesterne. Es braucht also manchmal nicht viel, um enorme Schäden anzurichten. In anderen Fällen dauert es lange und geht mit massiven Eingriffen einher, bis spürbare Folgen eintreten. Es gibt keine allgemeingültigen Regeln, keine Maßzahl, die signalisieren würde, wann etwas zu viel ist und existenziell bedrohlich wird. Im Vergleich dazu sind der Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre und der Klimawandel einfacher zu verstehen. Auch hier existieren Unsicherheiten. Aber inzwischen ist doch relativ gut erforscht, wie hoch die Konzentration sein darf, um die Erderwärmung auf einem erträglichen Maß zu halten. Anders beim Verlust von Biodiversität. Wir können uns nirgends hundertprozentig sicher sein, dass unser Handeln ohne Folgen bleibt. Meist wissen wir es erst hinterher. Belegbar ist der Schwund insgesamt. Und der ist massiv. Aber die Auswirkungen auf einzelne Ökosystemleistungen lassen sich kaum vorhersagen. Zumal sich Effekte gegenseitig verstärken können. Eine Studie vom Kilimanjaro aus dem Jahr 2019 belegt zum Beispiel, dass sich höhere Temperaturen und intensive Landnutzung zusammen gravierender auf die Artenvielfalt auswirken und damit schwerwiegendere Folgen zeitigen als die einzelnen Faktoren in Summe. Dadurch ändern sich auch Ökosystemfunktionen wie die Verfügbarkeit von Wasser, die Bodenfruchtbarkeit und vieles mehr. Konkret zeigte sich, dass die negativen Wirkungen intensiver Landwirtschaft besonders stark unter heißen und trockenen Bedingungen ausfielen. Zugleich wurden stärkere negative Wirkungen von Hitze und Trockenheit dort registriert, wo die Lebensräume durch Menschen stark genutzt und gestört waren. Solche Kombinationseffekte machen Vorhersagen noch schwieriger. Diese Erkenntnis hat große Auswirkungen auf unseren Spielraum im Umgang mit der Natur. Denn der ist vor diesem Hintergrund ziemlich klein. Deshalb heißt es, sich mangels eindeutiger Prognosen an das Prinzip Vorsicht zu halten und möglichst viel Biodiversität zu erhalten.